طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نعم الله سيز على باما سيسلم هاتس الله سيزيغن الهيل زنا بروفيت محمد und auf all denjenigen, die in seine Fußstapfen treten, bis an einem Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommen wird, noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Liebe Geschwister, inshallah werden wir heute dann, wir haben den letzten Mal haben wir die beiden, wir haben zwei von den drei Tawhid-Formen besprochen. Die eine war Tawhid ar-Rububiyya, das heißt die Einzigartigkeit der Herrschaft von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er der alleinige Herrscher ist, und wir haben gesagt, dass es bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala der einzige Versorger ist, der einzige Leiter der Angelegenheiten ist und der einzige Versorger ist und der einzige Schöpfer ist. Und es geht hier um die Einzigartigkeit seiner Taten. Das geht, darum geht es bei Tawhid al-Rububiyya. Dann haben wir gesagt, gibt es Tawhid al-Uluhiyya. Tawhid al-Uluhiyya. Tawhid al-Uluhiyya bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala, das ist der zweite Teil, den wir heute besprechen werden, inshallah. Tawhid al-Uluhiyya ist die Einzigartigkeit seiner Göttlichkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wie ich im letzten Mal gesagt habe, werde ich in diesen Unterrichten für Iman das Wort Glauben benutzen und für Kufr das Wort Unglauben benutzen. Und so weiter und so fort. Und das hat seine Gründe. Inshallah, ich glaube, es macht Sinn, wenn wir mal darüber reden, warum. Denn es gibt einige Brüder, die nehmen einem das übel, wenn man diese Worte so übersetzt, wie ich sie übersetze. Wie dem auch sei, ich definiere ab jetzt, damit keiner mich falsch versteht, für mich heißt jetzt Glaube, das deutsche Wort Glaube ist das, was wir aus dem Arabischen unter Iman verstehen. Okay? Der zweite Teil ist der Tawhid al-Uluhiyya, die Einzigartigkeit seiner Göttlichkeit. Und unter anderem Ilah. Ilah auf Arabisch ist jemand, der angebetet wird. Sei es mit Recht oder auch mit Unrecht. Nur wenn wir sagen, dass Allah al-Ilah ist, der Ilah ist, dann meinen wir damit, dass er derjenige ist, der der Anbetung würdig ist und der Einzige ist, der der Anbetung würdig ist. Aber an sich, das Wort Ilah bedeutet jemand, der ist der Ma'luh. Das heißt, jemand, der angebetet wird. Das ist der Passiv, Ma'luh, und das ist Allah subhanahu wa ta'ala, der angebetet wird. Und das heißt, von der sprachlichen Bedeutung gibt es viele Aliha, Götter, wie Allah subhanahu wa ta'ala auch im Koran erwähnt hat. Nur sie sind falsche Götter, oder sie sind nicht existente Götter, oder sie sind einfach Gegenstände, die angebetet werden, das sind die Gottheiten von den Götzendienern. Und dass wir Allah subhanahu wa ta'ala als einen einzigen Gott betrachten, denn auch im Deutschen ist ein Gott jemand, der vergöttert wird. Jemand, der vergöttert wird. Insofern werde ich auch diese Übersetzung benutzen. Für Ilah benutze ich das Wort Gott. Und man sagt Tawhid al-Uluhiyya, wenn man es auf Allah subhanahu wa ta'ala bezieht. Das heißt, Tawhid, haben wir gesagt, ist die Einzigartigkeit oder das Einmachen, das zu einem Machen, das Vereinen und in Bezug auf die Göttlichkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn wir das in Bezug auf Allah meinen, dann sagen wir Tawhid al-Uluhiyya. Wenn wir das allerdings benutzen in Bezug auf die Geschöpfe, dann sagen wir Tawhid al-Ibadah zum Beispiel. Tawhid al-Ibadah bedeutet eben, dass Allah subhanahu wa ta'ala als der Einzige angebetet wird. Al-Ibadah ist der Gottesdienst und der Tawhid, der sich manifestiert in der Ibadah. Okay? Das sind einfach zwei Sichtwinkel. In Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala sagen wir Tawhid al-Uluhiyya, der Einzige ist, der es würdig ist, angebetet zu werden, und der Einzige ist, der es würdig ist, für ihn die Gottesdienste, dass sie für ihn verrichtet werden. Und in Bezug auf die Geschöpfe ist es so, dass sie die Gottesdienste nur für ihn verwenden, verrichten dürfen. Und auch hier, das Wort Ibadah übersetzt sich als Gottesdienst. Na, Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der Einzige, der es wert ist, dass er, dass für ihn die Gottesdienste verrichtet werden. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat Luqman, im Vers 30, auf der Seite 414, sagt Allah subhanahu wa ta'ala: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقَّ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ. Das heißt auf Deutsch übersetzt, dies, weil Allah die Wahrheit ist und weil das, was sie anstatt seiner anrufen, das Falsche ist und weil Allah der Erhabene, der Große ist. Der Ibadah wird auf zwei Sachen verwendet, wird für zwei Angelegenheiten verwendet. Die erste ist, man meint mit Ibadah, das sich selbst erniedrigen vor Allah subhanahu wa ta'ala, indem man das tut, was er einem angeordnet hat und das unterlässt, was er einem verboten hat. Also indem man das tut, was Allah subhanahu wa ta'ala einem angeordnet hat und das unterlässt, was er einem verboten hat, aus Liebe und aus Verherrlichung. Aus Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala und aus Verherrlichung, dass man ihn verherrlicht. Also nochmal, die erste wichtige Bedeutung ist, dass man sich ihm selbst erniedrigt. Und die zweite Bedeutung ist von Ibadah, die Gottesdienste selbst. Das heißt, die Sachen, durch die wir Allah subhanahu wa ta'ala anbeten und durch die wir ihm näher kommen. Und Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah hat das zusammengefasst. Er hat gesagt, was Ibadah bedeutet in seiner Definition, das ist eine allgemein schöne Definition. Er hat gesagt, Ibadah ist ein Wort, das alles umfasst, was Allah liebt, womit er zufrieden ist, an äußerlichen und innerlichen Taten und Aussagen. Oder Aussagen und Taten. Also nochmal ein Wort. Ibadah ist ein Wort, das alles umfasst, was Allah liebt und womit er zufrieden ist. An äußerlichen und innerlichen Aussagen und Taten. Ein Beispiel davon ist zum Beispiel As-Salah. As-Salah, das rituelle Gebet. Das Verrichten dieses Salah ist eine Ibadah. Ist eine Ibadah. Das heißt, dass man sich Allah subhanahu wa ta'ala, dass man sich erniedrigt vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und ebenso ist das Gebet gleichzeitig das Mittel, durch das wir Allah subhanahu wa ta'ala anbeten. Also eine Art Wasila, eine Art, sagt man, etwas, was wir benutzen, um Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, in Surat al-Isra, auf der Seite 284, sagte, لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. Das ist im Vers 22. Setze neben Allah keinen anderen Gott, sonst wirst du gescholten und im Stich gelassen dasetzen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte auch, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Allah subhanahu wa ta'ala hat sich hier als den Herrn der Welten bezeichnet und das ist eine Begründung dafür, warum ihm allein das Lob gebührt und warum ihm allein die Anbetung gebührt. Weil er eben der Herr der Welten ist und niemand anderes ist das. Und er ist also Al-Ilah, derjenige, der der Anbetung würdig ist, weil er der Herr der Welten ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte auch, Ya ayyuhan nas, o ihr Menschen, u'budu rabbakum, dient eurem Herrn, الذي خلقكم, derjenige, der euch erschaffen hat, والذين من قبلكم, und diejenigen, die vor euch waren. Also ist die Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns erschaffen hat, die Begründung, dass wir auch nur ihm allein subhanahu wa ta'ala dienen dürfen und müssen, weil er es angeordnet hat. Also Allah subhanahu wa ta'ala selbst sagt uns, dass es hier einen Zusammenhang gibt. Wenn jemand fragt, warum soll ich Allah anbeten und ihm die Gottesdienste verrichten, dann sagen wir, weil er derjenige ist, der uns erschaffen hat. Dann sagt er, dann geht's weiter, denn es gehört zur Unvernunft und zur Schwachsinnigkeit, dass man etwas, das ein Ende hat und erschaffen worden ist, anbetet. Etwas, was ein Ende hat und erschaffen worden ist, anbetet. Denn in Wirklichkeit nützt dir dieses Geschöpf nichts, weder kann es dir etwas erschaffen, noch kann es etwas wieder in einen Zustand versetzen, in dem es einmal war, noch kann es dir irgendwie die Frist verlängern. Und es ist, gehört auch zur Schwachsinnigkeit, und das ist das Gegenteil von der Vernunft, also die Unvernunft, zur Schwachsinnigkeit, auf Arabisch As-Safah, dass man zum Beispiel einen Menschen, der schon zu Staub geworden ist, anbetet oder dass man ihn um etwas bittet. Denn er ist in Wirklichkeit derjenige, der dich braucht und du brauchst ihn überhaupt nicht. Er braucht dich, dass du für ihn betest und nicht umgekehrt. Er kann dich nicht einmal selbst helfen und kann dich nicht einmal selbst Schaden zuführen. Und wie kann er das dann eben jemand anders tun? Also wenn er es nicht mal sich selbst tun kann, dann kann er niemand anderen Schaden zufügen oder nutzen. Diese Art von Tawhid ist diejenige Art, die meisten der Geschöpfe verleugnet haben. Das heißt, die meisten Geschöpfe waren ungläubig gegenüber dieser Form des Tawhid. Wie gesagt, der Tawhid al-Uluhiyya, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Einzige ist, der der Anbetung würdig ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Das heißt, wir haben vor dir niemals einen Gesandten entsandt, dem wir nicht eingegeben haben, dass es keinen Gott gibt, außer mir, so dient mir. Also es gibt niemanden, der Anbetung würdig ist, außer Allah subhanahu wa ta'ala, so dient mir. Allah sagt das in Surah Al-Anbiya, im Vers 25. Auf der Seite 324. Und trotzdem, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala jedes Mal, wenn er einen Gesandten entsandt hat, und er hat in jeder Gemeinschaft einen Gesandten entsandt, trotzdem war die Anhängerschaft der Propheten immer wenig. War die Anhängerschaft der Propheten immer wenig. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat er seinen Propheten sallallahu alaihi wa sallam Einblick verschafft in bestimmte Dinge, die am Tag der Auferstehung geschehen werden. Unter anderem sagte der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, ein Hadith, der von Ibn Abbas überliefert worden ist. Und dieser Hadith befindet sich bei Al-Bukhari und bei Muslim. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagt, فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّحَدُ. Das heißt, er spricht über den Tag der Auferstehung, dann sah ich unter anderem einen Propheten, der mit einer kleinen Gruppe von Nachfolgern war. Ar-Rahd auf Arabisch bedeutet zwischen 3 bis 10 oder zwischen 7 und 10 Leuten. Das heißt, er wurde zu einem Volk entsandt und die einzigen Leute von dem ganzen Volk, die ihm gefolgt sind und an ihn geglaubt haben, waren gerade mal irgendeine Zahl zwischen 3 und 10. Mehr nicht. وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ. Und ich sah auch einen Propheten, mit dem niemand war, außer einem einzigen Menschen oder 2 Menschen. Und er sagte, وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدْ. Und ich sah auch einen Propheten, der überhaupt keine Nachfolge hatte, der niemanden hat, der ihm gefolgt ist. Und das ist auch nicht zu verwundern, denn es ist uns überliefert worden, dass die Kinder Israels es geschafft haben, in irgendeiner Zeit zwischen Musa und Isa, والسلام, an einem Tag 70 Propheten umzubringen. Und nach jedem Propheten, den sie umgebracht haben, hat Allah subhanahu wa ta'ala einen neuen erweckt. Denn das war ja, Allah sagt ja im Koran, dass er die Kinder Israels auserwählt hat, von allen Völkern. Und dadurch, indem es immer ein Prophet bei ihnen gewesen wird, das war die Auswahl. Und dass er sie begünstigt hat durch solche gewaltige Gnaden. Und deswegen, jedes Mal, wenn einer erweckt worden ist, haben sie ihn umgebracht und dann hat Allah gleich einen neuen erweckt. Und das war, und der letzte der Gesandten war dann eben Isa von den Kindern Israels. Sallallahu alaihi wa ajma'in. Und am Ende des Tages, am Nachmittag, sind sie auf ihren Märkten herumgelaufen, als wäre nichts geschehen an diesem Tag. Das ist auch überliefert. Und deswegen ist es kein Wunder, dass ein paar von diesen 70 mit Sicherheit niemanden als Nachfolger gehabt haben oder nur wenige. Allahu ta'ala a'lam. Auf jeden Fall hatten sie keine große Nachfolge geschafft. Und der Gelehrte sagt hier in der Erklärung, dass es seltsam ist, dass die meisten Leute heutzutage, die im Kapitel über Aqida tätig sind, das heißt, ich meine jetzt Schriften verfassen, dass sie sich konzentrieren auf die erste Form, die wir erwähnt haben, Tawhid al-Rububiyya, das heißt die Einzigartigkeit der Herrschaften Allah subhanahu wa ta'ala, als würden sie mit Leuten reden, die Existenz von Allah subhanahu wa ta'ala leugnen. Aber die meisten Menschen auf dieser Welt leugnen die Existenz von Allah nicht, sondern die meisten dienen ihm nicht oder sie gesellen ihm andere bei. Das sind die meisten. Oder sie schreiben Allah subhanahu wa ta'ala Sachen zu, die Allah nicht gebührt, die Allah nicht gebühren. Und das ist seltsam, denn die wenigsten Menschen auf dieser Welt, auch wenn es einen Anschein hat, aber die wenigsten Menschen auf dieser Welt leugnen überhaupt einen Schöpfer, sondern die meisten glauben an Allah subhanahu wa ta'ala als den Schöpfer. Egal wie sie ihn jetzt nennen, aber sie glauben an ihn. Und deswegen ist diese Form des Tawhid diejenige, auf die man am meisten sich konzentrieren muss, weil hier am meisten gegen Allah subhanahu wa ta'ala gehandelt wird. Und dieser Teil wird am wenigsten eingehalten. Der dritte Teil, wir sind ja übrigens immer noch beim Vorwort, ne? Der dritte Teil nennt man auf Arabisch die Einzigartigkeit der Namen und Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala, das heißt die Einzigartigkeit des auf Arabisch Tawhid al-Asma'i was-Sifat, also die Namen und die Eigenschaften, dass Allah subhanahu wa ta'ala ist einzig in den Namen und den Eigenschaften. Und jetzt kann man vielleicht Folgendes zusammenfassen. Diese Dreier-Einteilung hat einen sehr gewaltigen Sinn, unter anderem wegen der folgenden Sache. Die Menschheit an sich ist zweigeteilt durch den Tawhid al-Rububiyyah. Es gibt Leute, sie leugnen Allah subhanahu wa ta'ala ganz. Und die anderen erkennen ihn an, dass es ihn gibt. Deshalb sind die Menschen in zwei Teile geteilt. Von denjenigen, die glauben, dass es Allah subhanahu wa ta'ala gibt, die sind wieder in zwei Teile geteilt. Manche, die praktizieren Tawhid al-Uluhiyyah und manche praktizieren es nicht. Das heißt, manche beten ihn alleine an und manche beten ihn nicht alleine an. Da fahren jetzt nur noch die Muslime. Von den Muslimen sind sie wieder in zwei wesentliche Gruppen eingeteilt. Die einen, die an Allah subhanahu wa ta'ala so glauben, wie Allah über sich selbst gesprochen hat, und die anderen, die eben nicht genauso glauben an Allah, wie Allah sich selbst bezeichnet hat oder beschrieben hat. Insofern, diese Dreierteilung des Tawhid macht sehr viel Sinn. Und zwar, wenn wir darüber reden, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala das zuschreiben, was er sich selbst zugeschrieben hat an Namen und Eigenschaften, dann bedeutet das erstens, oder wenn wir überhaupt diesen Tawhid reden, dann bedeutet das erstens, eben, dass man ihm zuschreibt. Eben, dass man ihm genau die Namen und Eigenschaften zuschreibt, Allah subhanahu wa ta'ala, die er selbst erwähnt hat im Koran oder in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, eben durch den Propheten sallallahu alaihi wasallam selbst. Das heißt, egal was Allah über sich selbst gesagt hat, wir glauben es. Egal was der Prophet sallallahu alaihi wasallam über Allah gesagt hat, wir glauben es. Genauso wie sie es gesagt haben. Der zweite Teil beinhaltet, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala niemals vergleichen mit irgendetwas anderem außer Allah subhanahu wa ta'ala. Mit irgendeinem Geschöpf. Mit irgendeinem Geschöpf vergleichen wir Allah subhanahu wa ta'ala niemals. Das ist eine Form des Kufr, eine Form des Unglaubens. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surah Ash-Shura, Vers 11, Seite 484, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. Nichts ist ihm gleich. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Und er ist der Allhörende und der Allsehende. Dieser Vers werden wir öfter wiederholen, aber möchten wir verinnerlichen und nochmal darüber nachdenken. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, nichts ist ihm gleich. Das ist der erste Teil dieses Teilverses. Nichts ist ihm gleich. Alles wird abgeschrieben, womit man Allah subhanahu wa ta'ala vergleichen könnte. Wa huwa as-sami' al-basir, hier Allah subhanahu wa ta'ala schreibt sich selbst etwas zu. Er schreibt sich zu, dass er der Allhörende ist und der Allsehende ist. Und dieser Vers macht uns deutlich, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala mit nichts vergleichen und doch ihm das zuschreiben, was er sich selbst zugeschrieben hat. Und das ist der gesunde Glaube, der Glaube von Ahlus Sunnati wal Jama'a. Und das ist einfach zusammengefasst in einem Vers. Und der einfache Glaube, der wahre Glaube, ist immer, der auch einfach zu verstehen ist. Und deswegen findet man, dass der Glaube von den Christen ist schwer zu verstehen. Denn wie Allah sagte, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ, das heißt, wenn es von jemand anderes wäre, außer Allah, لَوَجَدُوا فِيهِ, dann würden sie darin finden, اِخْتِلَافًا كَثِيرًا, da würden sie darin viel Uneinigkeit finden. Und so ist der Fall. So ist der Fall. Die Christen sind nicht nur Protestanten und Katholiken, sondern es gibt über 1000 Sekten. Es gibt über 1000 Sekten unter den Christen. Wie gesagt, das bedeutet nicht, dass es unter den Muslimen keine Sekten gibt. Gibt es auch. Aber, wie gesagt, der reine Glaube ist der einfache Glaube, den wir beschreiben. Wenn wir sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala niemandem seiner Geschöpfe gleicht, dann bedeutet das nicht, dass nicht die Wortbedeutung ähnlich ist. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala ist As-Sami', der Allhörende. Und wir Menschen hören auch. Die Wortbedeutung ist ähnlich, aber die Wirklichkeit ist anders. Die Wirklichkeit ist anders. Die wesentliche Wirklichkeit oder das Wichtigste, was einem gleich einfällt, Allah subhanahu wa ta'ala ist allhörend. Und wir sind nicht allhörend. Also, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Eigenschaft, dass wir hören können, Allah auch hören kann, sie gleicht uns, unsere Eigenschaft gleicht ihm in der Bedeutung, in der ursprünglichen Bedeutung nur. Allerdings in der Wirklichkeit überhaupt nicht, denn Allah subhanahu wa ta'ala, nichts ist ihm gleich. Laysa kamithli shay. Wer also Allah subhanahu wa ta'ala das zuschreibt, was er sich selbst zugeschrieben hat, der ist ein Muwahhid. Das heißt, er ist jemand, der den Tawhid umsetzt. Von dieser Kategorie natürlich. Und das ist eben der Teil, wo einige von den Muslimen selbst in die Irre gegangen sind. Und das ist der Grund, warum es viele islamische Sekten gibt. Und sie haben verschiedene Namen. Und manchmal werden sie ihren eigenen Führern zugeschrieben. Manche von ihnen nennt man auf Arabisch, ich sage immer das arabische Wort, weil es einfach ein Fachwort ist. Okay, und danach erkläre ich, was bedeutet. Manche von ihnen nennen die Gelehrten der Aqidah Al-Mu'attila. Das sind Leute, die Allah subhanahu wa ta'ala einfach die Eigenschaften, die Allah sich selbst zugeschrieben hat, sie sagen, sie legen die Bedeutung einfach still. Als habe diese Verse, die Allah über sich selbst gesagt hat, keine Bedeutung. Das heißt, sie sagen zum Beispiel, Allah ist Ar-Rahman. Und wir würden jetzt sagen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman ist, oder wenn Allah subhanahu wa ta'ala, sagen wir mal, Ar-Rahim ist, das heißt, er erbarmt sich seinen Geschöpfen. Wenn Allah sagt, er ist Ar-Rahim, der Barmherzige, wie man es übersetzen mag, der Barmherzige, das bedeutet für uns, Allah ist derjenige, der uns erbarmt, und der ist derjenige, von dem wir auch die Barmherzigkeit, die Rahma, verlangen müssen. Er ist Ar-Rahim. Aber andere, sie sagen, nein, er ist Ar-Rahim, aber er hat keine Barmherzigkeit. Und sie schreiben ihm das ab. Und das hat Gründe, die wir vielleicht erwähnt werden, aber sie schreiben ihm ab die Bedeutung der Worte. Sie sagen, Allah ist Ar-Rahim, aber sie schreiben ihm ab die Bedeutung dieses Wortes. Und diese Leute nennt man Al-Mu'attila. Sie machen das mit der Begründung, sie wollen Allah subhanahu wa ta'ala nicht vergleichen mit der Schöpfung. Na. Und dass es falsch ist, ist offensichtlich, weil Allah subhanahu wa ta'ala hat sich das selbst zugeschrieben. Und das Problem ist, dass sie wollten Allah subhanahu wa ta'ala freisprechen von irgendwelchen Vergleichen mit der Schöpfung. Allerdings, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala von Mängeln freisprechen möchte und von Defekten, dann geht das nicht dadurch, dass man ihm abschreibt, was er sich selbst zugeschrieben hat, sondern geht das dadurch, dass man ihm das so zuschreibt, wie Allah subhanahu wa ta'ala es ihm zugeschrieben hat, und zwar auf die höchste und die edelste Art und Weise. Und wenn man sagen würde, und dann wird klar, warum dieser Weg von diesen Leuten einfach ein Irrweg ist, denn wenn man sagen würde, Allah subhanahu wa ta'ala schreibt sich selbst als den Allhörenden, beschreibt sich selbst als den Anhörenden, As-Sami', und dann sagt man, er hört doch nicht, er hört gar nicht, dann wäre das einfach, nennt man auf Arabisch, dann würde der Koran uns blind machen wollen. Und der würde der Koran uns in die Irre gehen lassen wollen. Denn er sagt uns etwas und meint etwas anderes. Das ist die Wahrheit, was solche Leute behaupten. Also das ist die Wirklichkeit dessen, was solche Leute behaupten. Sie wollten in Wirklichkeit Allah subhanahu wa ta'ala freisprechen von Mängeln und Defekten, aber in Wirklichkeit haben sie einfach sagen sie indirekt, natürlich sagen sie das nicht öffentlich, aber sagen sie indirekt, dass die Worte Allahs einen blind machen und dass die Worte Allahs einen in die Irre führen. Denn wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, er ist Ar-Rahim, und ich muss aber glauben, dass er gar keine Barmherzigkeit hat, dann bin ich in die Irre geführt worden durch diese Worte, wal'iyadu billah. Und sie sagen tatsächlich, Allah subhanahu wa ta'ala hört nicht, sieht nicht, hat kein Wissen, hat keine Macht und so weiter und so fort. Sondern in Wirklichkeit haben sie ihm geschändigt. In Wirklichkeit haben sie ihm geschändigt mit den übelsten Schändigungen. Denn sie haben Allah subhanahu wa ta'ala als jemanden beschrieben, der gar nichts kann. Und alles mit der Begründung, sie wollen nicht Allah vergleichen mit der Schöpfung. Weil sie sagen ganz einfach, ich gebe euch ein Beispiel, damit es einfach klar wird. Sie sagen ganz einfach, wenn wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hört, und der Mensch hört auch, ja, dann sind wir, haben wir ihn doch verglichen mit der Schöpfung. Wir hören, er hört auch. Das ist ein Vergleich. Und das ist verboten. Natürlich ist das verboten. Aber wir sagen, er hört, aber nicht so wie wir hören. Und wir hören und nicht so wie er hört. Auf eine andere Art und Weise. Und das ist das, was Allah gesagt hat in dem Vers. Nichts ist ihm gleich. Und er ist der Allhörende, der Allsehende. Und Allah hat sich, wir glauben als Muslime, als Ahle Sunnah wal Jama'a, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Allmächtige ist. Al-Aziz oder Al-Qadir oder Al-Hakim, das heißt der Allweise, Al-Ghafur, der Allvergebende, Al-Rahim, der Barmherzige. Und manche von ihnen haben Allah subhanahu wa ta'ala verglichen. Diese Kategorie von Sekten nennt man Al-Mumathira. Das sind Leute, die Allah subhanahu wa ta'ala verglichen haben mit seiner eigenen Schöpfung. Und das ist nicht unbedingt eine Sekte, sondern es kann auch einem Muslim passieren, dass er so etwas macht. Eine Form von Tamthil ist, dass man Allah subhanahu wa ta'ala darstellt. Wenn ich eine Zeichnung mache von Allah subhanahu wa ta'ala, dann habe ich Tamthil gemacht. Wenn ich Allah subhanahu wa ta'ala sage, dass er irgendetwas hat, was so aussieht wie auf dieser Welt, irgendein Geschöpf, dann habe ich Allah subhanahu wa ta'ala verglichen mit seiner Schöpfung. Und das ist mit Tamthil. Und das ist eine Form des Kufr, weil Allah subhanahu wa ta'ala hat es sich selbst abgesprochen. Und wenn man Allah subhanahu wa ta'ala, wenn man sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala vergleicht mit seiner Schöpfung, dann hat man ihn von seinem wirklichen Status erniedrigt. Denn, wenn ich zum Beispiel sage, das Schwert ist schärfer als ein Stück Holz. Oder ich sage, das Schwert ist schärfer als eine Papierkante. Oder ich drücke es anders aus, damit es deutlicher wird. Das Schwert ist so scharf, dass es schärfer ist als eine Papierkante. Das ist gar nichts Besonderes, weil das Schwert sollte schärfer sein, sonst ist nichts Besonderes. Ja? Deswegen sieht man, wenn man das Schwert vergleicht mit etwas, womit man es nicht vergleichen darf, dann verliert das an Wert. Wenn ich es vergleichen würde mit sich selbst, das ist das schärfste Schwert, was es gibt, dann würde es Sinn machen. Aber es gibt so nur einen Gott, Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen fasst man zusammen, indem man sagt, und wer so etwas sagt, der hat einen gesunden Glauben und hat keine Probleme mit seinem Glauben und glaubt an den Koran, wie er ist, und glaubt an die Sunna des Propheten, wie sie ist. Zusammengefasst, wir glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala genau die Namen und Eigenschaften hat, die er sich selbst im Koran zugeschrieben hat und die der Prophet ihm zugeschrieben hat, ohne vier Dinge zu machen. Wir machen weder etwas, was nennt man auf Arabisch Tahrif, das heißt Fälschung. Tahrif heißt nicht einfach als Fälschung. Das heißt, ich sage, da steht zwar Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt sich zwar mit irgendeiner Sache, mit irgendeiner Eigenschaft, und ich ändere die Bedeutung um und sage, es bedeutet etwas anderes. Zum Beispiel, was kann man als Beispiel nennen? Eine Form des Tahrif, was jetzt nicht unbedingt bezieht auf Allah subhanahu wa ta'ala, aber auf seinen Thron, Al-Arsch. Manche Leute haben gesagt, aber gehören nicht zu den Imamen des Tafsir. Manche Leute haben gesagt, Al-Arsch bedeute das Wissen, Al-Ilm. Und wer so etwas macht, verfälscht die Worte Allahs im Koran. Die zweite Sache, die wir nicht machen dürfen, nennt man auf Arabisch Ta'til, das heißt die Stilllegung der Bedeutung, das habe ich vorhin gesagt. Und die dritte Sache ist Takif, dass man fragt, wie macht Allah das, wie macht Allah dies. Das ist verboten, denn Allah hat über sich selbst gesagt, nichts ist ihm gleich. Und die vierte Sache, die wir nicht machen in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala, ist Tamthil. Das heißt zu sagen, Allah ist gleich wie seine Schöpfung. Oder wenn Allah hört, dann hört er wie seine Schöpfung. Nein, das wäre ein Vergleich, das, was strengstens verboten ist. Jetzt muss man sich nur eine Sache bewusst machen. Es gibt im Arabischen ein Wort, das nennt man Ta'wil. Und das Wort Ta'wil früher wurde verwendet in der gleichen Bedeutung wie Tafsir. Ta'wil wurde verwendet und auch wird teilweise noch verwendet, aber eher selten, in der gleichen Bedeutung wie Tafsir. Ta'wil und Tafsir. Wenn man allerdings Bücher über die Aqida liest, dann verwenden die Gelehrten dieses Wort Ta'wil für etwas anderes. Und zwar meinen sie damit die Uminterpretation. Die Uminterpretation. Und das Uminterpretieren, wie man merkt, ist nicht so schlimm wie Verfälschen. Tahrif. Das sind zwei Sachen. Ja? Ich kann ein Wort, also zum Beispiel, was ich meine, ist, wenn ich zum Beispiel sage, dass der Thron bedeutet Wissen, oder Arsch bedeutet Ilm, zum Beispiel, wenn ich sowas sage, ja? Wenn ich jetzt sage, das ist Verfälschung, Tahrif, ja? Dann würde jeder mir zustimmen und sagen, so etwas ist verboten. Aber wenn ich sage, das nennt man Ta'wil, das heißt Uminterpretation, dann hört sich das schon mal weicher an, hört sich nicht so schlimm an. Okay? Und das ist, was viele Leute gemacht haben. Und deswegen, die Leute, die die Verse Allahs umändern, uminterpretieren, in Wirklichkeit, über die Eigenschaften Allahs meine ich jetzt besonders, in Wirklichkeit, sie machen nicht Ta'wil, sie interpretieren nicht um oder ändern nicht die offensichtliche Bedeutung der Verse, sondern in Wirklichkeit, sie verfälschen sie. Und Ta'wil an sich, das Uminterpretieren, ist nicht eine Sache, die immer verpönt ist. Sondern das Uminterpretieren, auch wenn es um die Eigenschaften Allahs geht, ist nicht eine Sache, die immer verpönt ist. Sondern sie ist verpönt, wenn es keinen Beleg dafür gibt. Wenn es allerdings einen Beleg aus dem Koran geht oder aus der Sunna des Propheten Sassanam gibt, dann ist es sehr wohl erlaubt. Sogar ist es Pflicht, dass man sich daran hält, was der Prophet Sassanam gesagt hat. Zum Beispiel gibt es Verse, die eindeutig sind und weniger eindeutig sind. Und wir müssen die mehrdeutigen Verse im Lichte der eindeutigen Verse verstehen. Und jetzt derjenige, der Gelehrte, der At-Tahawiyya erklärt hat, At-Tahawiyya ist ein Text, der, ich glaube, aus 104 Zeilen ungefähr besteht, wo die Aqida des Muslim beschrieben worden ist, in einzelnen Sätzen, kurz und knapp. Okay? Sehr wertvoll zu lesen. Sehr wertvoll zu lesen. Natürlich gibt es, glaube ich, zwei, drei Sachen, die nicht in Ordnung sind da drin, aber man liest ja sowas nicht als Text, normalerweise man liest es ja mit einer Erklärung. Aber an sich, die Aqida ist sehr wertvoll, weil es zusammengefasst ist und kurz und knapp zu lesen ist. Und gibt es auch übersetzt auf salaf.de, kann man das lesen, auf die deutsche Übersetzung davon. Auf jeden Fall, der Erklärer von dieser Tahawiyya hat überliefert über Al-Ghazali. Und er ist derjenige, der eine sehr viel Wissen erlangt hat über Philosophie. Und er hat Sachen gesagt und er ist diesen Weg gegangen des Uminterpretierens. Und wenn man das liest, was er gesagt hat, dann merkt man die Fehler, die solche Menschen gemacht haben, in die sie gefallen sind und die gefährlichen Aussagen, die sie gemacht haben und dass sie nicht sich im Klaren darüber sind, was sie wirklich sagen. Dass sie sich nicht im Klaren wirklich darüber sind, was sie sagen. Das ist ein Thema, mit dem man lange reden kann. Also wenn jemand was nicht verstanden hat, dann bitte fragt mich im Anschluss, ja, weil man kann dafür sehr viele Beispiele geben. Zum Beispiel Ar-Razi. Ar-Razi ist einer von ihnen gewesen. Er gibt aber selbst zu. Er sagt, وَلَمْ نَسْتَفِدْ مِنْ بَحْثِنَا طُولَ عُمْرِنَا siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Das heißt, in unserem ganzen Leben, die ganze Zeit, wo wir geforscht haben, während unserer Lebenszeit, haben wir nicht wirklich viel Wissen angesammelt außer dass wir gesammelt haben, was gesagt wird und was gesagt worden ist und was Leute gesagt haben. Fertig. Der Punkt ist nämlich einfach stark zusammengefasst, wenn ich etwas uminterpretiere, was Allah gesagt hat im Koran, dann muss ich einen Beweis haben. Wenn ich keinen Beweis habe, dann kann eine andere Person kommen und auch was anderes sagen. Und dann sagen, deswegen gibt es so viele Sekten. Deswegen gibt es, weil jeder sagt was anderes. Jeder versteht was anderes und sagt was anderes. Keiner hat einen Beweis. Keiner hat einen Beweis. Und deswegen gibt es verschiedene Sekten. Und das gibt einer von ihnen selbst zu. Und er sagt dann selbst, لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية. Das heißt, er sagt, ich habe mir verinnerlicht und darüber nachgedacht, über diesen Weg der Philosophen und über über den Weg der Philosophen und ihre Vorgehensweise. Und ich habe vorgefunden, dass sie in Wirklichkeit nicht einem das geben, wonach man gesucht hat. Und ich habe vorgefunden, und das ist wichtig, ich habe vorgefunden, ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن. Und ich habe vorgefunden, dass der richtigste Weg der Weg des Koran ist. أقرأ في الإثبات, er sagt jetzt, ich lese einfach den Vers aus dem Koran, الرحمن على العرش استوى, der Alabama hat sich über den Thron erhoben, und ich lese, إليه يصعد الكلم الطيب, zu ihm steigt das gute Wort hinauf, und dann bestätige ich es, wie es ist. وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. Und ich lese in Bezug darauf, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich etwas abschreibt, nichts ist ihm gleich und sie umfassen ihn nicht mit seinem Wissen oder sie umfassen ihn nicht mit seinem Wissen. Und dann schreibe ich das auch ab den Leuten, dass sie eben das nicht tun können. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala eben nicht erfasst werden kann von den Menschen. Sein Wissen kann nicht erfasst werden. Und er selbst kann nicht erfasst werden. Und dann sagt er am Ende, وَمَنْ جَرَّبَ مِثْلَ تَجْرِبَتِي عَرَفَ مِثْلَ مَعْرِفَتِي. Das heißt, und wer das ausprobiert hat, was ich ausprobiert habe, der wird dann auch das wissen, was ich jetzt weiß. Und so findet man solche Leute vor, dass sie sich nicht im Klaren dessen sind, was sie wirklich glauben. Und die einfache Aqida, der einfache Glaube ist einfach, dass man das Allah subhanahu wa ta'ala zuschreibt, was er sich selbst zugeschrieben hat und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam auch Glauben schenkt, weil er ist derjenige Mensch, der Allah subhanahu wa ta'ala am besten kennt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ. Allah will euch Klarheit verschaffen. Surah An-Nisa, Vers 26, 4. Surah. يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا. Das heißt, Allah macht euch klar, damit ihr nicht in die Irre geht. Und Allah sagt, das war in Surat An-Nisa, Vers 176, und er sagt in Surat An-Nahl, Vers 89, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Und wir haben zu dir das Buch hinabgesandt, als klare Darlegung von allem. Als klare Darlegung von allem. Und Allah sagt, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Und wer ist wahrhaftiger in seinem Wort außer Allah oder als Allah? Und er sagt, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, was ähnlich bedeutet, wer ist wahrhaftiger in den Worten außer Allah, als Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen ist es klar, dass Allah subhanahu wa ta'ala hat uns im Koran klar gemacht, was wir zu glauben haben. Und er hat uns klar gemacht, nicht nur was wir zu glauben haben, sondern das auch, was wir wirklich brauchen, was wir wissen müssen über Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns seine Eigenschaften beschrieben, damit wir ihn kennen und damit wir ihn anbeten und wissen, wen wir anbeten und damit wir Allah subhanahu wa ta'ala anbeten, so wie es ihm gebührt. Denn wenn man Allah subhanahu wa ta'ala nicht kennt und seine Eigenschaften nicht kennt, dann wird man niemals Allah subhanahu wa ta'ala die Ibadah, den Gottesdienst so verrichten können, wie es ihm gebührt. Deswegen muss man sich selbst kennen und das wissen, was Allah subhanahu wa ta'ala über sich selbst gesagt hat. Und der Mensch darf nicht seine Grenzen überschreiten. Er weiß über Allah das, was Allah ihm mitgeteilt hat. Mehr nicht. Und deswegen darf er auch nicht fragen, wie Und deswegen darf er auch nicht fragen, warum in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala selbst oder über seine Eigenschaften. Und wenn der Mensch nicht einmal sich selbst vorstellen kann, wie er funktioniert, weil er nicht einmal weiß, was eine Seele ist zum Beispiel, dann darf er erst recht sich nicht versuchen, Allah subhanahu wa ta'ala, den Schöpfer, vorzustellen. Und deswegen darf man sich nicht die Fragen stellen, warum und wie, wenn es über Allahs Namen und Eigenschaften geht. Und auch sobald man darüber nachdenkt, soll man aufhören, darüber nachzudenken. Und wenn man diesen Weg geht, dann geht es einem gut. Und das ist der Weg der uns vorausgegangenen rechtschaffenden Menschen. Möge Allah mit ihnen barmherzig sein. Und als ein Mann zum Imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala kam. Malik ibn Anas ist einer der vier großen Fuqaha, Rechtsgelehrten, und man nennt ihn auch Imam Ahl al-Madina, der Imam von al-Madina. Und als ein Mann zu ihm kam und sagte zu ihm, ja, Aba Abdullah, o Vater von Abdullah, von Abdullah. Er hat ihn gefragt über den folgenden Vers. Der Al-Abama hat sich über den Thron erhoben. Und er fragte den edlen Gelehrten, wie hat er das gemacht? Wie hat Allah sich über den Thron erhoben? Dann hat Imam Malik sein Haupt gesenkt und hat angefangen zu schwitzen und hat nachgedacht und dann hat er eine Antwort gegeben. Er sagte, das sich erheben ist nicht unbekannt. Das sich erheben, also dass man sich über eine Sache erhebt von unten nach oben, ist uns bekannt. Wir wissen, was das bedeutet. Zu fragen, wie, kann man sich nicht vorstellen. Die Art und Weise kann man sich nicht vorstellen. Daran zu glauben ist Pflicht und es zu hinterfragen ist eine Bid'a, eine Neuerung in der Religion, also etwas Verbotenes. Und er sagte, und ich glaube, dass du niemand bist als jemand, der so etwas tut, also der in der Religion etwas erneuern möchte und Erneuerung reinbringen möchte, ein Mubtada' auf Arabisch. Aber und dann hat er angeordnet, dass aus der Moschee rausgeworfen wird. Diese Person hatte angeordnet, dass er rauskommt aus der Moschee. Das war in Medina, in der Prophetenmoschee. Allerdings in der heutigen Zeit finden wir, dass manche Leute sagen, ihr kennt einen Hadith des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, wo der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagt, dass Allah, subhanahu wa ta'ala, im letzten Drittel der Nacht zum untersten Himmel hinabsteigt. Und er fragt unter anderem, wer bittet mich um Vergebung, dann werde ich ihm vergeben. Wer bittet mich um Vergebung, dann werde ich ihm vergeben. Und dann gibt es heutzutage Menschen, die sagen, und jetzt achtet mal genau auf das, was sie sagen, und sagt mir dann, gegen welche Sache haben sie verstoßen? Gegen welche Sache haben sie gegen At-Tamthil verstoßen, dass sie Allah verglichen haben mit der Schöpfung? Gegen At-Takyif, dass sie gefragt haben, wie macht Allah das? Oder haben sie verstoßen gegen At-Tahrif, sie haben die Verse, sie haben die Bedeutungen der Worte verfälscht? Oder haben sie verstoßen gegen Scharabe? Na, Ta'atil. Oder haben sie einfach die Bedeutung stillgelegt und sagen, die haben gesagt, die Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam haben in Wirklichkeit gar keine Bedeutung. Der Prophet hat gesagt, dass Allah im letzten Drittel der Nacht hinabsteigt zum untersten Himmel. Und deswegen soll man im letzten Drittel der Nacht auch beten. Und sie haben einfach gesagt, manche Leute haben gesagt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala im letzten Drittel der Nacht hinabsteigt und wir genau wissen, dass in der Weltkugel überall irgendwo Nacht ist, immer, dann würde das bedeuten, dass Allah subhanahu wa ta'ala immer unten ist. Dass er niemals über seinem Thron ist. Gegen welchen Teil haben sie verstoßen, grundsätzlich? Ta'wil? Ta'wil kam nicht vor. Also, du meinst Tahrif. Die haben die Worte verfälscht? Eher nicht, nein. Sie haben ja nicht gesagt, das bedeutet etwas anderes. Sondern sie wollen ja sagen, das stimmt nicht. Die wollen ja sagen, Allah kommt gar nicht im letzten Drittel der Nacht hinunter. Das ist, was sie sagen. Also ihr könnt ja auf Deutsch sagen, ihr müsst ja nicht sagen. Das wie macht er das? Das haben sie nicht gefragt. Das So, das haben sie nicht. Deswegen. Nein, sie haben einfach gesagt, es passiert nicht. Ach, sie haben die Behauptung gestellt. Ja, sie haben gesagt, es passiert gar nicht. Ach so, weil sonst würde es bedeuten, das und das und das. Mhm. Sie haben gesagt, es passiert nicht, sonst würde es bedeuten, das und das und das. Denn die Worte von Prophet Al-Islam stillgelegt. Sie haben die Worte stillgelegt, das ist schon mal gut. Ta'atib. Sie haben gesagt, also das, was der Prophet gesagt hat, das bedeutet gar nicht, dass es so ist. Okay? In dieser Hinsicht ja. Aber sie haben etwas anderes auch gemacht. Sie haben etwas gemacht, das nennt man Tahrif. Also Verfälschung. Und zwar, warum? Weil sie haben gesagt, nicht Allah steigt hinab, sondern die Engel. Oder die Barmherzigkeit. Oder der Befehl Allahs. Obwohl der Prophet gesagt hat, Allah steigt hinab, haben sie gesagt, nein, die Befehl von Allah. Oder die Barmherzigkeit von Allah. Oder die Engel. Das ist ein Tahrif. Ganz klarer Fall von Fälschung der Worte. Allah, der Prophet sagt Allah, sie sagen etwas anderes. Und das hat auch nichts mit Ta'wil zu tun. Uminterpretation. Das ist keine Uminterpretation. Das ist Tahrif, reiner Tahrif. Aber sie haben auch Tamthil gemacht. Und das ist wichtig zu sehen. Sie haben Allah verglichen mit seiner Schöpfung. Sie haben gesagt, wenn Allah hinunterkommt im letzten Drittel der Nacht, dann müsste er immer da sein. Weil sie stellen sich Allah vor wie ein Mensch. Wenn er an einem Ort ist, dann kann er nicht woanders sein. Begrenzt. Sie vergleichen Allah mit der Schöpfung. Wenn ich hier heute in dieser Moschee bin, kann ich nicht gleichzeitig in einer anderen Moschee sein. Und so haben sie Allah subhanahu wa ta'ala verglichen mit der Schöpfung. Und das ist Tamthil. Aber wenn, und das ist entscheidend, und wenn man einfach die Hadithe liest über die Aqidah, dann wird einem klar, dass der Weg von Ahl Sunnah Jama'ah der wahre Weg ist. Warum? Weil die Sahaba radiallahu anhum, sie sind niemals auf die Idee gekommen, so eine Frage zu stellen. Oder so, nicht die Frage zu stellen, Entschuldigung. Sie sind niemals auf die Idee gekommen, so etwas zu denken. Dass wenn Allah in der letzten dritten Nacht hier kommt, dann müsste er woanders auch nicht da und so etwas, ja. So haben sie überhaupt niemals gedacht. Und der Beweis dafür ist, dass die Sahaba, sie haben nämlich nach Dingen gefragt. Was solche Sachen angeht, über Al-Ghaib, über das Verborgene. Sie haben solche Sachen gefragt. Sie haben zum Beispiel in einem Hadith, der Hadith ist bei Al-Bukhari, sagte ein Sahabi, radiallahu anhu, heißt Imran ibn Husayn, er sagte zum Gesandten Allah, Aina kana Allah, qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard. Sie haben gefragt, wo war Allah subhanahu wa ta'ala, bevor er die Himmel und Erde erschaffen hat? Warum haben sie die Frage gestellt? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns beigebracht, dass Allah subhanahu wa ta'ala ist über dem siebten Himmel, über seinem Thron, über Al-Arsch, über dem Thron. Und jetzt sagen sie, okay, wo war dann Allah, als die Himmel gar nicht da waren? Okay, das heißt, was ich sage, gleich kommt die Antwort dazu vom Prophet sallallahu alaihi wasallam, aber die ist nicht entscheidend, sondern entscheidend ist, dass die Sahaba radiallahu anhu, wenn ihnen etwas nicht klar war, dann haben sie sehr wohl den Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihnen eine klare Antwort gegeben. Und zwar sagte der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam, in einer anderen Überlieferung heißt es, wo war unser Herr, bevor er die Schöpfung erschaffen hat? Dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, kana fi ama ma tahtahu hawa wa ma fawqahu hawa wa khalaqa arshahu ala al-ma. Das heißt, er war nichts zu sehen und er war in nichts. Unter ihm war, weder unter ihm war Luft, noch über ihm war etwas oder Luft. Und dann hat er den Thron auf dem Wasser erschaffen. Und dieser Hadith ist auch bei Imam Ahmad, in seinem Muslim, und auch bei Tirmidhi und bei Ibn Majah. Und das bedeutet, dass alles, was man wissen muss für seine Aqidah, das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns mitgeteilt. Und in Bezug auf diesen Hadith, wie gesagt, sagen wir Allah subhanahu wa ta'ala, nichts ist ihm gleich. Laysa kamithlihi shay. Und wir vergleichen Allah subhanahu wa ta'ala nicht mit seiner Schöpfung, sondern der Prophet hat es so gesagt, deswegen glauben wir es genau wie der Prophet es gesagt hat und fertig. Und wir reden nicht darüber. Wir glauben es, wie der Prophet es gesagt hat. Und wir sagen, sami'na, wir hören, wa ata'na, und wir gehorchen. Wa taba'na, und wir folgen dem Prophet dem, was er gesagt hat. Und nicht nur dem Prophet, sondern auch, also ich meine natürlich hauptsächlich ihm, aber gemeint ist, wir folgen den Sahaba radiallahu anhum, wie sie die Aussagen des Propheten verstanden haben. Denn diejenigen, die mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gelebt haben und seine Sprache beherrscht haben und bei der Zeit der Offenbarung anwesend waren, sind diejenigen, die am besten Bescheid wissen, was die Verse Allahs bedeuten und was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gemeint hat. Und wir dürfen niemals dem Koran widersprechen oder unsere Grenzen überschreiten. Das erste Wort, was der Autor dieses Buches sagt, Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ist, er sagt, وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und an sich anscheinend ist das Vorwort des Gelehrten weggefallen. Allah a'lam, wodurch, vielleicht durch Leute, die es kopiert haben, wie dem auch sei, das Vorwort wissen wir nicht, ob der Gelehrte ein Vorwort gehabt oder nicht, aber sein Buch fängt an und sieht so aus, als fehlt etwas. Es sieht so aus, als fehlt ein Vorwort. وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى und die Aussage Allahs des Erhabenen وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Damit fängt er an und sagt, ich habe, Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Al-Dhariyat, Vers 56, und ich habe die Jinn und die Menschen nur erschaffen, damit sie mir dienen. Jetzt, die Aussage, auf Deutsch kann man das auch übertragen, ist kein Problem. Ich habe die Djinn und die Menschen nur erschaffen, damit sie mir dienen. Dieses damit, erfüllt sich das oder erfüllt sich das nicht? Das heißt, ist es tatsächlich so, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Djinn und die Menschen erschaffen hat und jetzt beten alle nur Allah an? Nein, das ist nicht der Fall. Das heißt, dieses damit, was auf Arabischen nur ein L ist, dieses Li, was damit, ist einfach ein Beleg für die Weisheit, die dahinter steckt. Das heißt, die Weisheit der Schöpfung, die Weisheit, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns erschaffen hat, ist, dass wir ihm alleine anbeten. Denn es kann nicht sein, dass dieses damit bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns erschaffen hat und wir beten ihn alle an, denn es ist nicht die Realität. Im Gegenteil, Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat Yusuf, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Das heißt, selbst wenn du dir noch so viel Mühe gibst, die meisten von ihnen glauben nicht. Und das heißt, die meisten Menschen glauben nicht. Nur ein wenig Leute glauben Allah. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch noch über diese wenigen Leute, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Und die meisten von denjenigen, die an Allah glauben, sie sind Mushrik. Okay? Das heißt, die Muslime, die wahren Muwahhidun, sind eine Auswahl der Auswahl. Eine Auswahl der Auswahl. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu dieser Auswahl gehören lassen. Denn es ist eine, wie gesagt, wenn man sich Gedanken macht, wie wir sehen werden, über den Schirk, über die Form des Schirk, es ist keine einfache Sache, diesem zu entgehen, außer Allah subhanahu wa ta'ala verleiht einem dazu den Erfolg, dann ist es eine einfache Sache. Ich habe das nicht verstanden. Kann das wieder? Am Ende alle Fragen. Okay. Wir haben so ausgemacht, dass... Was ich gerade eben gesagt habe. Was wollen? Über diesen Satz, was hast du gesagt? Hast du geredet? Dass die Menschen, es gibt so zwei Gruppen Menschen, welche glauben. Na, also von allen Söhnen Adams, ja. Allah sagt, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Das heißt, Allah sagt zu seinen Propheten, wenn du dir auch sehr viel Mühe gibst, die meisten Menschen werden nicht glauben. Die meisten Menschen werden nicht Muslime werden. Und die werden dir nicht folgen. Die meisten Menschen sind ungläubig. Auch wenn du, der Prophet sallam hat 24 Stunden Da'wah gemacht und zum Islam eingeladen. Und trotzdem, er sagt, die meisten Menschen werden dir nicht glauben. Und jetzt von diesen wenigen Menschen, Allah sagt, dass die meisten von ihnen, die an Allah glauben, sind Mushrik. Das heißt, sie beten nicht Allah alleine an, sondern beten auch andere an. Na, die Juden, die Christen zum Beispiel, sie glauben an Allah subhanahu wa ta'ala, aber sie beten Jesus an, sie beten ihre Gelehrten an, und das ist die Sache. Ja. Und auch unter den Muslimen gibt es so etwas. Jetzt ist klar? Und ein Beweis, dass das Wort damit nicht immer bedeutet, dass die Sache nachher wirklich geschehen wird. Man sagt auf Deutsch, in jeder Sprache sagt man, ich spitze meinen Bleistift, damit ich damit schreibe. Ja. Heißt das jetzt, dass ich schreiben werde? Nein. Sondern ich habe es gemacht, damit es geschieht. Aber es muss nicht unbedingt geschehen. Ich kann meinen Bleistift spitzen und trotzdem nicht schreiben. Und ebenso, Allah hat die Menschen erschaffen und nicht alle beten Allah an. Manche von ihnen tun es und manche tun es nicht und manche tun es und gesellen ihm andere bei. Und die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala, oder ein anderes Beispiel, wo das, das ist nicht wichtig. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Menschen Jinn nicht erschaffen, außer damit sie mir dienen. Erschaffen, das Wort erschaffen, bedeutet sprachlich, in die Existenz bringen. Also es hat nicht gegeben und Allah subhanahu wa ta'ala hat es einfach in die Existenz hineingetan. Also jetzt gibt es, nachdem es vorher nicht gegeben hat. Und Al-Jinn sind eine Schöpfung von Allah subhanahu wa ta'ala, die wir nicht sehen können. Und das Wort Jinn und Jannah und Jinnah und Junnah, alles kommt vom gleichen Wortstamm und bezieht sich immer auf Sachen, die man nicht sehen kann. Das eine Wort Al-Jannah, das Paradies. Das Al-Jinnah, die Jinn. Al-Junnah, das Schutz, der Schutzschirm. Alles Sachen, die wir nicht sehen können, die aber existieren. Und deswegen muss man aufpassen, manche Leute falscherweise lesen sie قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس und dann sagen sie من الجنة والناس. Dann suchen sie Zuflucht vor dem Paradies. Dann müssen sie aufpassen. Also konzentrieren und sagen من الجنة والناس. G, also vor den Jinn. Das ist damit gemeint. Und Ins auf Arabisch bedeutet der Mensch. Oder Ins oder Insan. Das bedeutet alles Mensch. Und arabisch sprachlich kommt es daher, dass der Mensch, also das ist nur die Wortbedeutung dieses Wortes, ist jemand, der sich bewegt und jemand, der nicht alleine sein möchte. Er braucht eine andere Person. Er möchte keine Einsamkeit. Illa liya'budun, außer damit sie ihm dienen, also ich habe die Menschen Jinn nur erschaffen, damit sie mir dienen, wurde ausgelegt, liya'budun wurde ausgelegt als liyuwahidun, das heißt, damit sie mir damit sie den Tawhid umsetzen, damit sie den wahren Tawhid, den islamischen Monotheismus richtig umsetzen. Warum sage ich islamischer Monotheismus? Weil der Monotheismus an sich, man heißt nur ein Gott glaube. Aber wir haben ja gesagt, was wir Muslime unter Monotheismus verstehen, ist diese drei Formen des Tawhid. Ja. Und er wurde auch, dieses Wort wurde auch ausgelegt als li'abudun, wie wir vorhin gesagt haben, Ibadah bedeutet auch sich selbst erniedrigen. Und zwar, indem man sich vor Allah subhanahu wa ta'ala erniedrigt, indem man ihm gehorcht und das tut, was er einem angeordnet hat und das unterlässt, was er einem verboten hat. Und zu der Gehorsamkeit Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber gehört, dass man den Tawhid so umsetzt, wie Allah subhanahu wa ta'ala es einem gesagt hat. Und das ist die Weisheit hinter der Schöpfung der Jinn und der Menschen. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen Verstand gegeben, und hat zu ihnen Gesandte entsandt und hat auch noch Bücher hinabgesandt. Und wenn der Sinn der Schöpfung des Menschen genauso wäre wie von einem Tier, dann hätte Allah subhanahu wa ta'ala keine Gesandten, keine Nabi, Anbiya und Rusul schicken brauchen und hätte auch keine Bücher hinabsenden brauchen, denn wenn wir genauso wären wie eine Pflanze oder wie ein Baum oder wie andere Sachen, die einfach vergehen nach einer bestimmten Zeit. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran in Surat Al-Qasas Vers 85, er sagte: Inna alladhi farada alayka al-Quran laradduka ila ma'ad. Das heißt, derjenige, der dir den Koran verpflichtend gemacht hat, wird dich sicher zu einem Ort der Wiederkehr zurückkehren lassen. Du wirst also wieder zurückkehren. Und deswegen, der Sinn der Sache ist, dass wir alle zurückkehren müssen zu Allah subhanahu wa ta'ala, damit er uns zur Rechenschaft zieht für die Taten, die wir begangen haben. Wenn es gute Taten waren, dann wird es gut für uns sein. Und wenn es schlechte Taten waren, dann ist es schlecht für uns. Und die Weisheit, dass Allah uns erschaffen hat, liegt nicht darin, dass Allah subhanahu wa ta'ala irgendeinen Vorteil hat, sondern Allah subhanahu wa ta'ala braucht uns überhaupt nicht. Deswegen sagte er, مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقَ. Das heißt, ich möchte von ihnen, von diesen Jinn und von den Menschen, möchte ich überhaupt keinen Rizq, keine Versorgung haben. وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ, und ich möchte auch nicht, dass sie mir zu nahe zu Speisen geben, Speise geben. So, das Dariyat, Vers 57, wie gerade eben. Was allerdings die folgende Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala angeht, wo Allah sagt, jetzt Achtung, als letzter Vers, in Surat al-Baqarah, in Vers 245, sagt Allah, مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. Wer ist es denn, der Allah ein schönes Darlehen gibt, also ein Kredit gibt? Wer gibt Allah ein Kredit? So vermehrt er es ihm, فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, so vermehrt er es ihm um ein Vielfaches. وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Das heißt, und Allah hält zurück und gewährt, und zu ihm werdet ihr zurückgebracht. Dieser Vers bedeutet nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala etwas braucht. Und jetzt, Allahu a'lam, kann man Folgendes sagen. Die offensichtliche Bedeutung, wenn jemand Kredit nimmt, ist, dass er Kredit braucht. Warum sagen wir jetzt aber, dass Allah subhanahu wa ta'ala keinen Kredit braucht? Wir interpretieren es so um, wie Allah es uns mehr als vielleicht 50 Mal im Koran gesagt hat. Dass er eben uns nicht braucht. Allah sagte, er ist Raniyun anil Alamin. Er ist der Weltenbewohner unbedürftig. Und wir verstehen diese Verse im Lichte dieser eindeutigen Verse. Allah braucht uns nicht. Und er braucht dieses Geld nicht. Und deswegen ist die Bedeutung dieses Verses nicht so, wie wir das manchmal verstehen könnte, sondern es ist eine andere offensichtliche Bedeutung, sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat unseren Handel mit ihm verglichen mit dem Handel von zwei Menschen untereinander. Wenn zwei Menschen untereinander einen Kredit geben, wenn ich von dir etwas ausleihe, einen Kredit, dann bist du verpflichtet, mir das zurückzuzahlen. Genau den gleichen Kredit. Bist du verpflichtet, mir zurückzugeben. Und Allah subhanahu wa ta'ala will uns sagen, dass er uns auf jeden Fall noch eher den Kredit zurückgeben wird. Weil er ist allmächtig. Okay? Das ist, was er damit betonen will. Und nicht nur das, sondern das kann man bezeichnen als eine erlaubte Form von Riba. Als eine erlaubte Form von Zins. Wir geben Allah etwas, damit er uns noch mehr zurückgibt. Normalerweise unter Menschen darf man das nicht. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, mit ihm darf man das. Wir dürfen ihm für ihn Geld ausgeben, damit wir am Tag der Auferstehung ein Zehnfaches mindestens zurückbekommen. Mindestens Zehnfaches hat er uns versprochen. Er sagt ja in Surat al-An'am, man ja'a bil hasana, wer mit einer guten Tat kommt, falahu ashram thariha, der wird das Zehnfache zurückbekommen. Das hat Allah uns im Koran versprochen. Und das ist, was Allah hier betont, dass er wird dir hundertprozentig nicht nur deinen Kredit wieder zurückgeben, sondern fayudha'ifahu lahu adha'afan kathira, wird ihm ein Vielfaches vermehren und dann gibt es dir zurück. Subhanahu wa ta'ala, wa sallallahu baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.